Moralische Autorität und führen durch Dienen. Du tatest nicht genug, hast nie genug getan, solange die Möglichkeit bestehen bleibt, dass etwas an dir von Wert sein kann, sagte Dag Hammarskjöld. Weisheit ist die Benutzung von Wissen zum Wohle anderer. Weisheit sind Informationen und Wissen, die von höheren Zwecken und Prinzipien durchdrungen sind. Die Weisheit lehrt uns, alle Menschen zu respektieren, ihre Unterschiede wertzuschätzen und uns von nur einer Ethik leiten zu lassen, dass der Dienst vor dem Ich kommt. Moralische Autorität ist primäre Größe, Charakterstärke. Formale Autorität ist sekundäre Größe, Position, Reichtum, Talent, Ruf, Beliebtheit. Wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, was ich manchmal tue, fällt mir besonders auf, dass mir das, was mir einst signifikant und verlockend erschien, heute völlig sinnlos und absurd vorkommt. Beispielsweise der Erfolg mit seinen vielen verschiedenen Gesichtern. Bekannt zu sein und gerühmt zu werden. Scheinbare Freuden wie Geld anzuhäufen, Frauen zu verführen oder zu reisen, in der Welt herumzukommen, sich in ihr nach oben und nach unten zu bewegen wie der Satan und alles zu erklären und zu erleben, was der Jahrmarkt der Eitelkeit zu bieten hat. Im Rückblick wirken all diese Übungen zur Selbstbefriedigung wie Hirngespinste, wie das, was Pascal an der Erde lecken nannte. Schrieb Malcolm Muggeridge. Das Interessante an der moralischen Autorität ist, dass sie ein großes Paradoxon ist. Die Lexika verwenden bei der Besprechung von Autorität Begriffe wie Kontrolle, Macht, Beeinflussung, Herrschaft, Überlegenheit, Beherrschung, Stärke, Ansehen. Die Gegenbegriffe aber sind Höflichkeit, Schwäche, Unterwürfigkeit, Knechtschaft. Moralische Autorität ist das Gewinnen von Einfluss durch die Befolgung von Prinzipien. Moralische Herrschaft wird dadurch erlangt, dass man sich in den Dienst anderer stellt und Beiträge leistet. Macht und moralische Überlegenheit erwachsen aus Bescheidenheit. Der Größte wird zum Diener aller. Robert K. Greenleaf, der moderne Begründer des Führens durch Dienen, Servant Leadership, drückte das so aus. Es zeigt sich ein neues Moralprinzip, das nur eine Autorität kennt, die unsere Loyalität verdient. Jene, die die Geführten dem Führer aus freien Stücken und bewusst zugestehen, als Reaktion auf seine klar offensichtliche Größe als Diener und im gleichen Maße. Jene, die sich dafür entscheiden, dieses Prinzip zu befolgen, werden die Autorität der bestehenden Institutionen nicht einfach so akzeptieren. Sie werden vielmehr von sich aus nur auf solche Individuen reagieren, die zum Führer auserwählt wurden, weil sie sich als Diener erwiesen und bewährt hatten. Wenn dieses Prinzip sich durchsetzt, werden nur jene Institutionen wirklich lebensfähig sein, die vorwiegend von Dienern geführt werden. Ich habe generell die Erfahrung gemacht, dass die wahren Top-Leute wirklich großer Organisationen durch Dienen führen. Sie sind die bescheidensten, ehrfurchtsvollsten, offensten, gelehrigsten, respektvollsten, fürsorglichsten. Ich habe ja schon auf das 5-jährige Forschungsprojekt von Jim Collins verwiesen, einem der Autoren des sehr einflussreichen Buches »Immer erfolgreich« und Verfasser des neueren »Der Weg zu den Besten«, zu der Frage, was Unternehmen, die bloß gut sind, unter die wirklich Großen katapultiert. Seine profunde Schlussfolgerung sollte unser Denken im Hinblick auf die Führung verändern. Die 5. Ebene der Führung beschreibt Collins so. Jene Führungskräfte, die besonders stark transformieren, besitzen eine paradoxe Mischung von persönlicher Bescheidenheit und professionellem Willen. Sie sind schüchtern und wild entschlossen, scheu und furchtlos. Sie sind selten und nichts und niemand kann sie aufhalten. Transformationen guter Unternehmen zu den besten sind ohne Führer der fünften Ebene am Ruder definitiv nicht möglich. Wenn Leute mit formaler Autorität oder positionsbedingter Macht, sekundärer Größe, sich weigern, diese Autorität und Macht, außer im Notfall, zu benutzen, wächst ihre moralische Autorität. Denn dadurch wird offensichtlich, dass sie ihr Ego und ihre positionsbedingte Macht zurückgestellt haben und stattdessen auf Argumente, Überzeugungskraft, Freundlichkeit, Einfühlsamkeit und Vertrauenswürdigkeit setzen. In Leading Beyond the Walls stellt Collins dieses Prinzip in einen breiteren Unternehmenskontext. Erstens müssen die Führungskräfte das Innen und Außen des Unternehmens definieren, unter Bezug auf die Kernwerte und den Kernzweck, nicht über die traditionellen Grenzen. Zweitens müssen sie Verbindungs- und Verpflichtungsmechanismen aufbauen, die in der Freiheit zu wählen verwurzelt sind, statt sich auf Zwangs- und Kontrollsysteme zu verlassen. Drittens müssen sie die Tatsache akzeptieren, dass wahre Führung umgekehrt proportional zur Ausübung von Macht ist. Viertens schließlich müssen sie sich der Realität stellen, dass die traditionellen Mauern jetzt zerfallen und dass dieser Trend sich noch beschleunigen wird. Es gibt turbulente Zeiten, großes Chaos, Verwirrung und Kampf ums Überleben, in denen man die starke Hand der formalen Autorität benutzen muss, um die Dinge wieder ins richtige Fahrwasser zu bringen, auf eine neue Ordnungs- und Stabilitätsebene oder zu einer neuen Vision. Wenn die Leute ihre formale Autorität aber schon früh benutzen, werden sie ihre moralische Autorität dadurch in den meisten Fällen schmälern. Wer seine Stärke aus seiner Position zieht, baut an drei Stellen Schwäche auf. In sich selbst, weil er keine moralische Autorität entwickelt, in den anderen, weil es zu Kodependenz mit seiner Benutzung der formalen Autorität kommt, und in der Qualität der Beziehung, da sich nie authentische Offenheit und Vertrauen entwickeln. Am deutlichsten zeigt sich unser Charakter nicht im Unglück, sondern wenn wir den Leuten Macht geben, sagte Abraham Lincoln. Im Allgemeinen bekommen Menschen mit großer moralischer Autorität irgendwann auch formale Autorität, wie Mandela, der Vater des neuen Südafrika. Allerdings nicht immer, wie Gandhi, der Vater des neuen Indien. Außerdem werden jene, die über formale Autorität verfügen und sie prinzipienzentriert benutzen, fast immer feststellen, dass ihr Einfluss exponentiell wächst, wie George Washington, der Vater der Vereinigten Staaten von Amerika. Wieso steigert moralische Autorität die Effektivität der formalen Autorität und Macht exponentiell? Abhängige Menschen sind einerseits sehr empfänglich dafür, dass jemand auf seine Entscheidungsbefugnis pocht und andererseits für Geduld, Freundlichkeit, Sanftheit, Einfühlsamkeit und behutsame Überredung. Solche Charakterstärke aktiviert das Gewissen der anderen und erzeugt eine emotionale Identifikation mit dem Führer und der Sache oder den Prinzipien, für die er steht. Wenn dann auch formale Autorität oder positionsbedingte Macht benutzt wird, folgen die Leute aus den richtigen Gründen, aus echter innerer Verpflichtung, nicht aus Angst. Es handelt sich dann um eine Form der dritten Alternative. Das ist auch der wahre Schlüssel zur Elternschaft, unserer wohl höchsten Verantwortung im irdischen Leben. Die Verbindung hoher Standards, starker Werte und konsistenter Disziplin mit bedingungsloser Liebe, tiefer Einfühlsamkeit und viel Spaß. Deshalb besteht der größte Prüfstein für die Elternschaft und der Schlüssel zum Aufbau einer gesunden Familienkultur darin, wie wir jene behandeln, die uns am stärksten auf die Probe stellen. In wirtschaftlich schwierigen und beunruhigenden Zeiten gibt es außerdem eine natürliche Neigung, zum Modell des Industriezeitalters zurückzukehren, da die Leute um ihre finanzielle Sicherheit fürchten. Mit diesem Modell fühlen sie sich sicherer. Sie tendieren auch dazu, abhängiger zu werden und auf die Führung durch Anordnungen und Kontrolle anzusprechen. In solchen Zeiten entfaltet das Modell des Wissensarbeiters jedoch seine größte Wirkung und Kraft. Denn gerade dann müssen wir mehr für weniger produzieren. Mehr für weniger kann man nur produzieren, wenn das menschliche Potenzial in der ganzen Organisation freigesetzt und genutzt wird. Man darf nicht wieder in den traditionellen Fehler verfallen, sämtliche wichtigen Entscheidungen von den Leuten an der Spitze treffen zu lassen und alle anderen zu bloßen Handlangern zu machen. In unserer modernen, harten Zeit funktioniert das einfach nicht. Kurz gesagt, bei schlechter Wirtschaftslage könnten wir auf die Eselstechnik, Motivation durch Zuckerbrot und Peitsche, zurückgreifen, weil sie sich ja bewährt hat. Obwohl sie uns zwar das Überleben sichern könnte, wird sie aber keine optimalen Ergebnisse bringen. Ich möchte mir nun mit Ihnen zusammen ansehen, wie Städte und Personen, manche ohne formale, nur mit moralischer Autorität, andere mit moralischer und formaler Autorität, darunter Staatsoberhäupter, militärische Führer und andere, ihre weisen inneren Stimmen benutzen oder benutzt haben, um anderen zu dienen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen.